und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts. Heute ist Episode 264 angesagt. Stimmt es denn auch? Hä? Stimmt das? Stimmt das? Ja, es stimmt. 1 plus 2 ist 1.5. Ha, kryptischer Titel. Ja, ihr könnt euch aber vielleicht schon denken. Thema ist nämlich das OnePlus 2 und das Hype-Desaster. Ganz genau. Seit ich ja weiß, dass das OnePlus 2 wieder nur per Invite in Anführungszeichen verkauft wird, das kann man ja so gar nicht nennen, ja, bin ich natürlich schon etwas skeptischer gewesen. Diese Skepsis hat sich allerdings ausgezahlt, denn Android Police hat jetzt einen recht kontroversen Artikel veröffentlicht, in der David Ruddock hier mit dem OnePlus 2 mal aufräumt. Und zwar fernab vom Hype, das mal ein bisschen analysiert und dann zu dem Schluss kommt, dass außer Marketinglügen und Slogans, es keinen Grund gibt, warum man jetzt besonders scharf auf das Teil sein sollte. Ja, ich war ja schon skeptisch, wie gesagt, nach dem Invite. Das OnePlus One war meiner Meinung nach, als es erschienen ist, schon der Hammer. Also war natürlich jetzt hier zu erwarten eigentlich, dass wieder so ein Hammer kommt. Und die Firma stellt es auch so dar. Ja, der 2016 Flagship Killer. Wenn man sich die Spezifikation anguckt und auch die fehlenden Sachen, ja, komme ich gleich nochmal dazu, dann wird man sehen, dass es weder 2016 Flagship Killer wird, noch für die 2015 Flaggschiffe irgendeine Bedrohung darstellt. Und das ist schon ziemlich bitter. Da hätten vielleicht einige mehr erwartet. Der Preis ist natürlich für die Leistung exzellent. Das muss man natürlich sagen. Aber das bleibt dann aber auch das einzige Argument, das Preis-Leistungs-Verhältnis von dem OnePlus 2. Und das alleine ist eben für den Autor dieses Artikels dann doch zu wenig. Ja. Er kritisiert zum Beispiel die Spezifikationen, dass die alles andere als aufregend sind, sondern eher alt anmuten, ja, und langweilig, und dass dann aber solche Sachen wie zum Beispiel Wireless Charging fehlt, NFC fehlt, was vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren vielleicht etwas größeres Potenzial hat, nachdem Apple ja mit dem Apple Pay noch eingestiegen ist und Android Pay neu startet, ja. Da wird es vielleicht ein bisschen mehr an Zuwachs gewinnen, aber was die Leute oftmals vergessen, dass NFC weit mehr ist als nur für zu bezahlen. Viel, viel mehr. Also ich steuere sogar meine Lampen daheim mit NFC Etiketten an den Räumen. Ja. Und da hat dann jeder sein persönliches Profil. Ja, wenn dann jemand zu Besuch kommt, dann kann er auch mal sagen, ach komm, ich mache jetzt mal so ein eigenes Profil rein. Nein, das ist tatsächlich so. Das ist keine Zukunftsmusik oder kein überspitztes Ding. Es funktioniert super gut, zum Beispiel mit dem Philips Hue-System, wo man ganzes Ambiente vom Zimmer setzen kann. Und ja, da ist es halt ganz toll, wenn man dann so Voreinstellungen hat. Aber dazu braucht das Gerät eben einen NFC-Chip. So, 2K-Display, ja, oder mehr Grundspeicher beispielsweise. Auch das ist eine Sache, die dem Autor fehlt. Und da kann ich mich auch nur anschließen. Ja. Es gibt zwar eine 64-Gigabyte-Version, das muss man fairerweise natürlich sagen. Allerdings ist die 16-Gigabyte-Version eben ohne SD-Karten-Slot. Ja, und das ist eigentlich das, was viele bei anderen Handymarken kritisieren. Lassen sich viele durch diesen Hype um das OnePlus 2 doch auf einmal auf Sachen ein wie Wireless Charging ist interessant. Ja, aber ich meine, 16 GB ist okay. Eine SD-Karte, naja, das nutzt doch eh keiner mehr. Und Ja, 1080p Display ist doch vollkommen ausreichend, statt ein 2K Display. Also ich muss sagen, bei dem 1080p, da muss ich schon sagen, das würde mich jetzt auch nicht so stören wie den Autor dieses Artikels, weil ich diese Pixelschlachten als vollkommen sinnlos erachte. Vor allem da das OnePlus 2 ja nur, ich glaube, 5,5 Zoll Display. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall ein noch relativ kleines Display hat für die 1080p Auflösung, das sind Tablet Displays meistens auch noch mit 1080p Displays ausgestattet, die dann aber auch von der Qualität her durchaus noch okay sind. Dafür brauchen die natürlich dann auch weniger Strom, sprich der Akku hält länger und weniger Rechenleistung, das Gerät ist also normalerweise schneller. Das ist allerdings auch fraglich bei dem OnePlus 2 angesichts dessen, was der an Speicher, an Arbeitsspeicher verbraucht. In einer von den letzten Sendungen habe ich ja noch erwähnt, wie wichtig es ist, heutzutage 4 GB Arbeitsspeicher zu haben, wenn man das Gerät 2 Jahre auch voll und ganz ohne Abstriche nutzen will. Das scheint bei diesem OnePlus 2 besonders wichtig zu sein, denn bei der normalen Benutzung wird schon 1,1 Gigabyte für das System verbraucht. Und das ist schon eine ganze Menge. Also normalerweise sind die Hersteller selbst mit üppig ausgestatteten Systemen wie das TouchWiz beispielsweise oder eben das HTC Sense, um mal bei dem zu bleiben, mit 800 Megabyte sehr viel, maximal sehr viel genügsamer. Von daher fällt gleich nochmal ein Batzen zusätzlich weg vom Arbeitsspeicher. Deswegen ist auch die 4 GB Version auf jeden Fall zu empfehlen. Auch ganz einfach deswegen, weil die 16 GB auch recht wenig sind und man dann doch vielleicht zu den 32 GB, beziehungsweise bei dem ist es ja 64 GB greifen soll. Da hat man dann auch die 4 GB RAM dabei. Okay. So, aber Dieser Hype macht einem wirklich vor, dass es das beste Handy ist, das es momentan gibt. Nein. Na, ist es nicht. Ganz einfach. Ist es das beste Handy zu dem Preis? Nein, ist es nicht. Ja. Ist es ein sehr gutes Handy für diesen Preis? Ja, das ist schon okay. Aber bedenkt, es gibt's ja gar nicht richtig zu kaufen. Dieses blöde Invite-System, da kann sich OnePlus One das Ding gleich mal wieder an den Hut stecken. Ja, das finde ich schon mal überhaupt gar nicht okay. Das ist bei mir schon fast unlauterer Wettbewerb, weil man genau weiß, dass man die Stückzahlen gar nicht hat, um das offiziell in den Verkauf zu geben. Und meiner Meinung nach, wie auch schon bei dem OnePlus One, werden hier Geräte verkauft, wissentlich, dass man hier erstmal Verluste einstreicht und deswegen auch gar nicht so viel Geräte verkaufen will, so lange wartet, bis die Teile wesentlich günstiger werden und dann eben die Produktion erhöht und somit dann irgendwann halt auch das Teil verkaufen kann in Stückzahlen, so die Theorie, um dann damit auch einen Gewinn zu machen. Das finde ich auch nicht so ganz okay und das ist auch eigentlich nicht erlaubt. Ja, nun sitzt die Firma natürlich auch in China, da kann das auch vollkommen egal sein, wie da die Verkaufsbedingungen zum Beispiel in Deutschland sind. Das spielt also da auch gar keine Rolle. Die Geräte, die man bekommt, sind ja dann ja erstmal wie gesagt nur über dieses Invite-System zu bekommen und deswegen stellt sich die Frage nicht nach ja dem Händler, der dann dafür zuständig ist, der die dann hier verkauft, ob der dann eben hier dafür haftbar ist. Nein, natürlich nicht, weil das ist offiziell ja so auch erstmal nicht gibt. Ja, das OnePlus One ist dann natürlich danach, als dann die Teile wohl erschwinglich waren, ist es dann auch offiziell zum Beispiel bei Amazon hier zu sehen für die LTE-Version 3 GB RAM für 440, das OnePlus One wohlgemerkt, ja, 440 €. Und dann ist der Glanz dann auch gleich weg von dem super günstigen, tollen Schnäppchen. 440 € für das OnePlus One ist heutzutage nicht mehr okay. Und genauso wenig wird es dann okay sein mit der Leistung, wenn das OnePlus 2 dann offiziell hier ankommt, wird es dann auch nicht mehr wirklich okay sein. Also, Android Police hat da einen richtigen Hammerartikel rausgehauen, und ich finde, der hat schon einigermaßen Hand und Fuß, ja. Denn es ist nicht von der Hand zu weisen, was da durch diesen Hype einfach gepusht wird. Ja, ich weiß, man will ja, dass so große Firmen wie Samsung, ja, endlich mal einer reingebrezelt bekommen, ja, von so einem Underdog, ja, so Slumdog-Millionär-mäßig, ja, so richtig von unten einen Stinkefinger nach oben zeigen, ja. Aber OnePlus wird das so mit diesem Gerät definitiv nicht schaffen. Es fehlt einfach zu viel bei dem Gerät, und die Leistungsdaten an sich sind auch nicht so, dass man jetzt sagt, das haut einem vom Sockel. Das ist einfach so nicht, das kann man einfach so nicht sagen. Und ja, deswegen wird es kein Flaggschiff-Killer sein, weder für die Flaggschiffe für dieses Jahr noch für die Flaggschiffe nächstes Jahr. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. 1,1 bis 1,3 GB Hauptspeicher benötigt übrigens das System. Wohlgemerkt für RAM-Speicher. Ja. Ausführ-RAM-Speicher ist super. Also das heißt nicht etwa der Gerätespeicher oder Internal Storage, sondern der für die Programmausführung zuständige Hauptspeicher mit 1,3 bis zu 1,3 GB belastet. Statt wie bei dem HTC One M9, das ja mit dem Sense auch schon aufgemotzt ist und total, also wo ich mich auch schon beschwert habe darüber, dass es einfach zu viele Ressourcen verschwendet. Ja. Selbst das hat nur 800 Megabyte Hauptspeicherbedarf. Und dann könnt ihr euch vorstellen, welches Dimension sich das Oxygen OS, was ja da drauf ist, also ein Android-Derivat, noch nicht mal das Original-Android sozusagen, ja, was immer das auch ist. Und deswegen muss man dann schon sagen, also das ist nicht so das Optimale. Ich komme jetzt zu den News mal. Das ist, glaube ich, alles drüber gesagt. Hier sind noch viele Artikel, die ich verlinkt habe zu dem Thema. Vielleicht könnt ihr da auch mal durchlesen. Ich finde, da haben doch einige jetzt schon erkannt, wo das da hinführt. Ja, auch wenn das nach wie vor ungebrochen auf vielen Tech-Blogs als das Nonplusultra gehypt wird, weil eben, wie gesagt, die Sympathien erstmal bei OnePlus waren. Ja, die waren dann eben vorbei, als wieder dieses unfaire, blödsinnige Invite-System, das nur eben verbirgt, dass man das Telefon eigentlich gar nicht in Stückzahlen produzieren kann. Ja, harter Schlag in den News, oder vorbildlich: Nvidia ruft weltweit alle Shield-Tablets zurück. Das ist ein Hammer. Diese Woche muss ich ganz klar sagen. Sowas hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass eine komplette Reihe zurückgerufen wird. Also das komplette Produkt. Es sind alle Shield-Tablets betroffen, die zwischen Juli 2014 und Juli 2015 verkauft wurden. Also alle bisher verkauften 8 Zoll Shield-Tablets. Und das Problem ist mit den Akkus. Diese können überhitzen und deswegen auch eine Brandgefahr darstellen. Es gab schon etliche Beschwerden deswegen, dass die Akkus viel zu heiß werden. Und jetzt hat eben Nvidia reagiert. Und bei solchen Rückrufaktionen ist immer die Frage: Muss man das jetzt negativ sehen, oder kann man das nicht auch positiv sehen? Also wenn so ein Hersteller so ein generelles Problem nicht verschweigt, sondern zugibt und dann eben durch eine Rückrufaktion dieses auch nachbessert, ja, dann finde ich, ist es doch manchmal gar nicht so verkehrt. Also in dem Fall ist es natürlich für das sowieso qualitativ geplagte Nvidia Shield Tablet so ein bisschen wie der Gnadenstoß. Ja, so mutet es zumindest an. Aber von der Firma her, muss ich sagen, ist das schon ziemlich ziemlich nobel, dass sie das nicht versuchen, wie so manch andere Firma, ja, gibt's auch bei Android, aber vor allem auch bei der Konkurrenz, ja, wie dann tatsächliche Probleme probiert wird zu vertuschen, erst überhaupt gar nicht wahrzunehmen oder dann, was weiß ich, Abhilfe zu schaffen, nicht mehr am Rückruf, sondern mit sehr zweifelhaften Methoden, ich sag nur mal Empfang und Gummiumrandung, ja, Gummibamber. Also das war ja der Abschuss und ich kann es bis heute nicht verstehen, dass die Leute da wirklich sich das gefallen ließen. Ich meine, naja, okay, da, ich spare mir da jetzt in den Kommentar. Ich habe heute schon in der Rios Wochen sich Kraftausdrücke benutzt über manche Menschengruppen. Muss ich das jetzt im Uncast nicht nochmal machen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich hier sagen muss, dass Nvidia mit dem Rückruf alles richtig gemacht hat, finde ich. Schlimmer wäre es gewesen, wenn sie jetzt probiert hätten, das Ganze zu vertuschen, dann möglicherweise auch, dass dann jemand den Akku um die Ohren bekommen hätte. Zumal in den USA da gerade ja auch was passiert ist, und zwar mit einer Charging Bank von EE, so eine Powerbank. Ja, die ist explodiert beim Laden nachts und da hat sich deswegen eine Frau ziemlich schwere Verbrennungen zugezogen, auch wenn ich die Reaktion von der Frau überhaupt gar nicht so verstehen kann, warum greift man dann in die Flammen rein mit der Hand, also das verstehe ich nicht ganz, aber okay, es war halt Nacht, sie ist erschrocken und Panik, sagt sie, hat eben aufgeflammt. Da weiß man gar nicht, wie man selbst vielleicht reagiert hätte da, aber auf jeden Fall wer hier jedenfalls ein Nvidia Shield Tablet hat, ja, der kann in Deutschland die 0800 183 3882 wählen und sich dort dann eben diesen Prozess auf den Weg bringen, damit man eben einen Austausch bekommt. Und zwar gibt es da ein Ersatzgerät. Das dürfte einige freuen, die vielleicht schon ein paar Kratzer im Gerät haben. Da dies alle Nvidia Shield Tablets betrifft, hat man da also gute Chancen und man kriegt quasi dann ein anderes Tablet zugeschickt. Ob das ein neues ist, das lässt natürlich noch... Da kann man natürlich noch geteilter Meinung sein. Ich glaube, diese Geräte werden schon refurbished, das heißt, die alten Akkus werden rausgebaut, die neuen reingemacht, entsprechend dann, falls das Gehäuse zerkratzt ist, eben ein neues Gehäuse rein und so weiter. Aber man wird da schon das verwenden, was zu verwenden ist. Dennoch, denke ich, ist das eine gute Sache und deswegen kann ich jetzt Nvidia deswegen nicht irgendwie bashen. Ja. Also, naja, gut. Was soll's. Amazon Music startet in Großbritannien. Der Prime Music Streaming Service, der kostenlos Musik, ja, das heißt kostenlos, wenn man eben Prime-Kunde ist, bekommt man kostenlos Musik geliefert sozusagen. Der kommt jetzt nach England, also in Großbritannien. Und das deutet darauf hin, dass es möglicherweise auch im Rest Europa bald eintreffen wird. Anders als das Videoangebot von Amazon Prime ist das Musikangebot, wie ich finde, mehr als mau. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Streaming-Services, die jetzt zum Beispiel eben Google Play anbietet oder Spotify. Spotify ist ja auch kostenlos, auch ohne Prime-Mitgliedschaft, ja. Wenn man eben auf die extrem hohe Qualität verzichten kann. Und deswegen sage ich mal, ist das jetzt nichts, was einem vom Sockel haut. Aber immerhin Es zeichnet sich ab, dass es wohl auch in Europa jetzt bald möglich sein könnte, dass Amazon Prime Music startet. Google Docs ist nicht mehr im Mobile Web editierbar. Bisher konnte man, wer davor zurückgescheut ist, die, was weiß ich, fast 40 MB für Docs herunterzuladen, der konnte in die Webversion gehen und konnte dort das entsprechende Dokument dann editieren und eben hinzufügen, verändern und abspeichern etc. Das geht nun nicht mehr. Stattdessen muss die App installiert werden, Google Docs, also Docs heißt die App, um eben weiterhin mit dem Mobiltelefon das zu editieren. Ich kann es natürlich auf der einen Seite verstehen, dass Google Ressourcen sparen will und nicht noch eine Mobile Web Editor Version pflegen will. Auf der anderen Seite ist es schon ziemlich ärgerlich, weil es schon wieder 40 MB sind, die vom kostbaren App-Speicher abgehen, zumal auch Google es nicht ermöglicht, diese Apps auf die SD-Karte zu legen, offenbar aus Sicherheitsgründen, weil die denken, das könnten die User nicht selbst entscheiden, ob das, was in der Cloud ist, unbedingt in einen gesicherten Speicher auf dem Handy muss, ja, oder ob die SD-Karte nicht sowieso sicherer ist als die Cloud an sich, ja, und damit das vollkommen ad absurdum führt. Aber okay, na gut. Ich denke mal, die 40 MB, die Leute, die es können, müssen es dann wohl zähneknirschend machen. Also mit dem Pipo hätte ich das jetzt nicht so gekannt und ich scheue bis jetzt auch zurück, diese Apps zu installieren auf dem Xperia, weil ich mir das einfach nicht zukleistern will mit solchen Sachen. Und tja, gut. Kann man nichts machen. Ich hab's gesagt, dass Google unbedingt da was machen muss mit seiner App, mit seiner App-Reihe, dass die auch auf SD-Karte installiert werden kann. Vor allem, dass auch die Daten auf SD-Karten ausgelegt werden können. Kann nicht sein, dass der ganze Puffer alles nur im internen Gerätespeicher abgelegt werden kann. Das ist absolut unmöglich und das vermisst mir die Nutzung von Google Docs auf dem Mobiltelefon ganz gewaltig. Auto-Backup in Android M. Ja, da habe ich was gelesen, das mich einigermaßen verwundert. Das soll tatsächlich ein automatisches Backup stattfinden, was ja sehr, sehr gut ist. Für die meisten Leute dürfte das okay sein. Natürlich kann man das abschalten. Aber dieses Backup ist für Apps, was ganz, ganz nützlich sein kann, wenn eben mal so eine App aus Versehen gelöscht wird oder man eben das Handy zurücksetzt, dann sind alle App-Einstellungen weg. Ja. Es war bisher zwar so, dass man mit dem Backup ein Restore machen konnte, aber da wurden dann nicht die Daten gesichert, sondern nur die Apps quasi wieder neu installiert, aber nicht die Daten übertragen. Ja. Gibt natürlich Ausnahmen, wenn zum Beispiel ein Spiel Google Play benutzt, dann sind natürlich dann die Spielstände auch wieder vorhanden auf dem neuen Gerät, wenn man das dann installiert. Das ist gut. Aber das hier ist was anderes, und zwar das macht also ein Backup von der App komplett. Ja. Und zwar, wenn es nachts ist, also nachts, wenn das Gerät lädt und wenn das Gerät mit Wi-Fi verbunden ist. Okay. Ich hoffe, dass es so ist, dass das eine nicht in der Kette von dem anderen hängt. Das heißt, dass das Teil auch ein Backup macht, wenn ich es nur ans Ladegerät hänge. Oder wenn ich eben mit dem Wi-Fi verbunden bin, dass es dann Backups macht, einfach so. Und nicht, dass es dann auch tatsächlich nachts sein muss, das Gerät lädt und mit dem Wi-Fi verbunden ist, weil nachts ist bei mir definitiv das Handy aus, das Wi-Fi auch. Laden tut's, aber das nützt dann nichts mehr. Also dann würde das Backup nie stattfinden. Nie. Das ist schon ziemlich blöd. Denken die, dass jeder sein Handy nachts anlassen will? Ich will nachts mal eine Ruhe haben. Ja? Und das Wi-Fi muss nachts auch nicht hier senden, dass vielleicht hier draußen nachts hier einer die ganze Nacht Zeit hat, für sich da reinzuhacken. Nichts da, das wird abends abgeschaltet, wenn ich ins Bett gehe. Was soll ich denn damit noch? Ja? Das nützt mir gar nichts, wenn ich im Bett liege und das Wi-Fi ist an. Ich habe zwar kein Problem mit den ach, so schlimmen Wellen, ja, oh, die Strahlung. Nee, da nicht, das deswegen nicht, aber einfach aus Sicherheitsgründen und aus Umweltschutzgründen. Ich brauche keinen Saft zu verbraten für den Wireless LAN Router. Für den LAN Router eben, wenn ich dann eben im Bett bin und penne. Ja, das ist ja vollkommener Blödsinn. Was soll denn das? Dieser Standby-Warn geht mir sowieso auf den Senkel. Ich habe überall hier meine Ausschalter an den Geräten und wenn ich nachts ins Bett gehe, dann wird alles, von diesen Steckdosenleisten wird alles ausgeschaltet. Die müssen nicht nachts im Standby sein, die Geräte. Ja, das spart jede Menge Strom, Leute. Ich habe eine Stromrechnung, da trotz Computerfreak und alles Mögliche, da, ja... Da habe ich schon Anfragen bekommen, ob das sein kann, ja, in Stadtwerken. Ja. Kann das sein? Mensch. Ja, okay. Also, Google mit dem Android M und dem Auto-Backup, wir werden mal sehen, ob das denn überhaupt für die Leute wie mich überhaupt nutzbar ist. Interessant ist was anderes noch, was die Jungs von Android Central gemacht haben. Die haben nämlich noch eine Fotostrecke mal gemacht im Vergleich des Nvidia Shield Android TV, ja, also diese Android TV Box, gegen die Xbox One, die PS4 und gegen die Wii U. Wer ist der beste Multimedia Player? Ja. Und eigentlich ein Test, der durchaus gerechtfertigt ist, denn das Nvidia Shield kann ja auch Spiele nutzen und zusätzlich eben diese, oder was da zusätzlich, und eben die TV-Funktion, die Streaming-Funktion, die auch die anderen Geräte können. Bei der PS4 weiß ich, dass die sehr gute Streaming-Möglichkeiten hat. Da ist auch das Amazon Instant Video zu bekommen, auch Netflix, wenn ich das richtig weiß, und auch der Sony interne Dienst. Also da muss ich schon sagen, da geht schon was. Ja, bei der Wii U weiß ich es jetzt nicht, bei der Xbox One ist mir auch unbekannt, aber ich glaube, da gibt es auch etliche Streaming-Dienste. Und jedenfalls hat Android Central die mal gegeneinander auffahren lassen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich halte mich da auch jetzt mal raus, ja, aus dem Ganzen, und dann könnt ihr das, wenn ihr das Englischen mächtig seid, vielleicht selbst mal reingucken, weil wenn ich euch das jetzt erzähle, dann gibt's natürlich wieder die Einfärbung durch die Rio-Brille, ja, und das ist in dem Fall wohl vielleicht nicht ganz hilfreich. Ja, Sony Xperia C5 Ultra. Das ist ein neues schnuckliges Gerätchen, das vorgestellt wurde jetzt offiziell von Sony und Menchea. Ah, ich hätte vielleicht doch noch warten sollen, hä? Wer weiß. Das C5 Ultra kommt mit einem 6 Zoll Display. Yay! Meine persönliche Mindestgröße des Displays. 13 Megapixel Kamera, Front-Facing und Back-Facing. Das heißt, Leute, ihr könnt Selfies machen mit 13 Megapixel. Ist das nicht der Wahnsinn? Ha! Irre. Wer es braucht? Ich find's wirklich ganz gut. Ich mache viele Selfies, ja. Leider irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas mache ich vielleicht noch falsch. Ja, die werden nicht so bekannt wie jetzt die Selfies von Felicia Day oder sowas. Irgendwie, ich mache da noch was falsch. Ja, Ich glaube, ich muss mich mal ausziehen oder so. Nein, nein, im Süden ist der Speicher. Nein. Auf jeden Fall, also 6 Zoll Display ist ja schön und gut. Ein MediaTek Octa-Core-Prozessor kommt zum Einsatz mit 1,7 GHz getaktet. 24-Bit-Prozessor übrigens. ARM Mali 760 GPU. Und jetzt kommt wieder der Hammer. Jetzt kommt wieder der Hammer, Leute. 2 GB Arbeitsspeicher. Gut, nein, ich bin froh, dass ich also dass ich gleich hier zugeschlagen habe beim Z3 Tablet Kompakt, ja. Nee, also das wäre mir zu wenig gewesen. Geht gar nicht. 16 GB interner Speicher ist ja noch okay. Zur Not. Immer eine Micro SD-Karte wird unterstützt übrigens bis 200 GB Größe. Ja, das ist ziemlich neu. Gut. Die schöne Kamera natürlich, klar, aber ich verstehe das wirklich nicht. 2 GB RAM, was hat sich Sony dabei nur gedacht? 10 Cent per Handy gespart für einen RAM-Chip weniger oder was? Ich kann es nicht begreifen. Ich kann es einfach nicht begreifen, Leute. Ich weiß es nicht. 2930 mAh Akku, ja, das scheint auch ganz okay zu sein. Sonys sind ziemlich stromsparend durch die Stamina-Funktion und der Battery Saver, die machen dann ihren Dienst ganz gut, wenn man es denn haben möchte, aber ansonsten glaube ich, kann man sich auch nicht beschweren. 8 Stunden Video soll das jedenfalls am Stück abspielen. Na, kann man vielleicht noch 1 Stunde abziehen. Wir wissen ja, dass die Hersteller immer gerne ein bisschen hinzugeben. Ja, und offiziell so bei normaler Benutzung soll es 2 Tage halten. Okay, was immer das auch heißt, normale Benutzung. Ne? Gut. Schade, dass eben hier diese 2 Fauxpas das alles wieder zunichte machen. Ja. Aber es gibt ja noch ein anderes, das Sony Xperia M5, für die Leute, die jetzt eben sagen, na, das ist viel zu groß, das Display 6 Zoll, was soll ich damit? Ja. Es gibt noch ein neues 5 Zoll Gerät, das Sony Xperia M5. Und das hat eine 21-Megapixel-Kamera hinten und eine 13-Megapixel Front-Facing-Kamera. Kann man die eigentlich offiziell eine Selfie-Kamera nennen? Ich glaube schon, oder? Das darf man doch. Das ist dann auch wieder mir vollkommen suspekt, dass das dann besser ausgestattet ist, ja, mit dem kleineren Display als das mit dem großen Display, verstehe ich überhaupt nicht, ja, aber das heißt doch auch mal wieder, da wurde ja gesagt, dass, ich glaube hier auch in der Community wurde behauptet, dass die Leute nur deswegen, die Handys mit dem großen Bildschirm kaufen, weil da die Hersteller ja nichts anbieten mit vernünftiger Leistung und kleinem Display. Naja, okay, also hier hat man jetzt eine bessere Leistung mit einem wesentlich kleineren Display. Ja. MediaTek MT6795 Helio X10 X10 Octa-Core-Prozessor mit 2 GHz, also auch den schnelleren Prozessor, ebenfalls 64-Bit. Eine IMG Rogue G6200 GPU, davon habe ich noch gar nichts gehört, da muss ich nochmal nachschlagen. 3 GB RAM, das ist schon akzeptabel, ja, das ist schon okay. Für einen 64-Bit-Prozessor fehlt zwar noch 1 GB, aber immerhin, da kommen wir schon mal in gute Gefilde. 16 GB interner Speicher, okay. Auch hier der Micro SD-Karten Support 200 GB maximal. Die tolle Kamera, IP65 zertifiziert, das heißt wasserfest und staubdicht, und hat natürlich auch LTE. 2600 mAh Akku, denke ich, geht mit der Displaygröße durchaus in Ordnung. Gibt es in Gold, Schwarz oder Weiß? Und damit ist natürlich dieses Gerücht gebrochen, dass die Hersteller nur Top-Geräte mit großem Display machen. Also mit den Leistungsdaten her, von der Leistungsdaten her Top-Geräte. Hier, Sony macht es gerade umgekehrt. Ich verstehe das nicht, weil wenn ich ein großes Display habe, dann möchte ich auch hier, so ist das halt mein Empfinden, ja, auch die entsprechende Leistung dazu haben. Gerade im Hinblick auf Spiele und so weiter, die dann auf dem großen Display natürlich viel besser rüberkommen als auf dem kleinen. Und gut, aber gut, Sony hat gesprochen. Huck! Tja, Eigentlich schade, Nokia verkauft hier den Kartendienst an deutsche Autofirmen. Also ich bin äußerst skeptisch, finde es wirklich eigentlich schade, weil ich befürchte, dass der gar nicht schlechte Kartendienst hier damit komplett in der Versenkung untergehen wird. Die deutschen Autofirmen haben mit sowas noch nie irgendwas auf die Beine gestellt. Und ich befürchte, das wird also in der Versenkung verschwinden, vielleicht dann bei einigen Autoherstellern auftauchen, mit wieder mit diesen üblichen 250 bis 500 Euro Karten-Updates jedes Jahr oder alle 2 Jahre. Finde ich überhaupt nicht lustig. Und wird dann ein Schattendasein fristen in einigen Modellen von Herstellern und so weiter. Also ich finde es gar nicht so prickelnd. Gleichzeitig natürlich auch die Gefahr, dass die Hersteller sich da auf dieses Here festlegen und andere Systeme wie zum Beispiel das Android Auto dann ausklammern. Ja. Und das wäre natürlich dann doppelt schlecht. Denn eins ist klar, wenn ich ein integriertes System haben will in Zukunft und auf das externe Handy als Navigation verzichten will, dann muss auf dem internen System im Auto Google Maps sein. Und ich will die Google Navigation. Das ist die beste Navigation, die ich jemals gesehen habe. Ich sehe es immer wieder. Ja. Ich lasse als manchmal, wenn ich mit einem Bekannten fahre und der hat sein internes, ultra teures Navigationssystem von einer bekannten deutschen Automarke, ja, dann lasse ich Google Maps mitlaufen. Also ich sag euch, die Strecken sind effektiver bei Google Maps, die angezeigt werden. Die Stauinformationen sind akkurater. Da zeigt das automatische Verkehrssystem noch nicht mal die Warnung an. Da hat Google schon die Streckenabschnitte rot markiert. Ja. Die Berechnungen bei Abweichung von der Route sind dermaßen viel schneller. Also auf dem schnellen Gerät natürlich, da muss man auch dazu sagen. Die Hauptberechnung wird aber in der Cloud gemacht, ist dermaßen viel schneller, dass hier schon gemütlich weitergefahren werden kann, wenn das integrierte System noch beim Rechnen ist. Also es tut mir furchtbar leid, aber das kommt noch nicht mal annähernd an die Qualität ran von einer Google-Navigation. Der einzige Vorteil eben ist, dass das Handling viel, viel besser ist, wenn das integriert ist. Das ist kein Rumgefummel wie am Handy. Deswegen würde ich mir das auch wünschen, dass das mal passieren wird. Android Auto wäre ja die Lösung sozusagen gewesen, aber da versuchen offenbar die Hersteller alles, was die Autohersteller, alles was geht, damit sie sich von dem bösen, bösen Teufel Google, ja, distanzieren können. Und also wenn die diesen guten Kartendienst, den ich durchaus als Google Maps Konkurrent durchaus akzeptiert habe, ja, wenn die das in die Finger kriegen, dann machen die einfach nur Mist draus. Da bin ich mir fast sicher. Ja. Naja. Zum Schluss der Newsmeldung noch: Hangouts bekommt neue Kontaktmöglichkeiten. Das hat aber ganz schön gedauert. Es ist in greifbarer Nähe, dass es so wird wie bei WhatsApp, wenn jemand die Nummer verifiziert hat, ja, und jemand anderes trägt dann seine Nummer ein im Google Telefonbuch im Handy, dann wird die Verbindung gemacht zu Hangouts, so ähnlich wie es bei WhatsApp ist, ähnlich, ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das hätte Google schon viel, viel früher machen müssen mit Hangouts. Ich weiß nicht, ob die jetzt das Image von dem komplizierten Hangouts überhaupt nochmal wegkriegen können. Ja, ihr sagt wahrscheinlich jetzt, hä? Was ist denn an Hangouts kompliziert? Ja, ganz einfach, ihr müsst mehr machen als nichts. Genau, ihr müsst mehr machen, als die App zu installieren. Ja, ihr müsst sogar sagen, ja okay, den lasse ich zu, den Kontakt und so weiter. Und das alles ist einem viel zu viel. Das Gegenüber braucht einen Google-Account dann, beziehungsweise, gut, den hat ja eh jeder mit dem Android-Gerät schon eigentlich. Und dann muss das eben verbunden werden, man muss sich suchen, das ist einfach Mist, ja, für die meisten Leute. Die haben ihren Telefonbuch und wollen, dass die Möglichkeit besteht, eben wie bei WhatsApp, einfach nur das Hangouts aufzumachen und dann sieht man die Kontakte, die auch Hangouts installiert haben. Und dann kann man über Hangouts Kontakt aufnehmen. So funktioniert es bei WhatsApp. Ja. Und Datenschutz ist natürlich da wieder ein Problem. Wie kann Google das den Leuten klar machen, die jetzt Hangouts auf dem Handy haben und halt gewohnt sind, dass Hangouts so kompliziert ist, dass sie es eh nicht nutzen? Und jetzt da vielleicht unter Umständen die Leute, die eben die Telefonnummer haben, die Handynummer, dann auf einmal den als Hangouts-Kontakt sehen. Zumal man auch bisher gedacht hat, ja, das ist ja vollkommen abgetrennt voneinander, weil das ist ja nicht wie bei WhatsApp. So, jetzt hat das, was ich, jeder, was ist, der Arbeitgeber hat jetzt die Handynummer vielleicht gespeichert, ja. Dann sieht er auf einmal, wenn dieses Update jetzt erfolgt, sieht er, ah ja, ich habe ja dem seine Handynummer gespeichert und dann wird die Verbindung gemacht zu Hangouts und dann heißt man Pink Lady 86 oder 69, ja, noch besser, Pink Lady 69. Ja, also guckt schon mal schnell nach eurem Google Plus Namen, ja, dass ihr den vielleicht dann in was Jugendfreieres ändert. In was Vernünftiges, weil es durchaus jetzt sein kann, dass Leute, die ihr eigentlich so nicht im Social Network bisher haben wollt oder euren Social Network Namen wissen lassen wollt, ja, dass die dann auf einmal über Hangouts mit eurem Account verbunden werdet und dann, ja. Könnt ihr auch schon mal gucken. Also ich hoffe da Google, dass Google da noch das ein bisschen besser kommuniziert. Das Update soll eigentlich schon heute rausgehen. Also anfangen. Ihr wisst ja, das dauert ein bisschen. Bin mal gespannt, was da wieder für ein Shitstorm folgt auf den Social Networks dann nach diesem Update. Das wird auch wieder eine Katastrophe bei den Leuten. Wobei ich hier vielleicht die Aufregung auch verstehen könnte. Ich hoffe, dass das auch alles nur auf, also nicht automatisch funktioniert. Aber wenn es eben nicht automatisch funktioniert, dann ist es ein Problem, weil dann ist es auch nicht besser, groß besser als vorher und auch nicht so gut wie WhatsApp. Und die Leute werden das dann auch nicht nutzen wollen. Vielleicht müssten wir da unterscheiden über Neuinstallationen und bereits bestehenden Hangouts-Installationen. Tja, aber ich befürchte, das wird so nicht gemacht. Mal gucken. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe bis jetzt das Update noch nicht bekommen. Kann ja mal schnell nachgucken. Hoho. Ja, live hier, ne? Wird nachgeguckt. Ja, Play Store. Ja, was? Wie? Ne? Hier. Nein, natürlich kein Update. Ha, hätte mich ja auch gewundert. Wenn ich mal das Update mal so zeitnah bekomme, habe immer noch nicht das Update auf Lollipop 5.1 bekommen hier. Obwohl es das schon lange gibt jetzt. Unglaublich für das Modell. So ein Mist. Gut, dann komme ich mal zu der Community. Es gab diesmal nur eine einzige Meldung. Es ist ein kleiner Scherz von der Extra 3 Redaktion. Also die gefallen mir immer besser hier, die Leute von Extra 3. Der Metz Bike hat es geschickt. Warnung vor Produktpiraterie. Ja. Und ach, was soll's, ich lese einfach mal vor, aber klickt mal drauf, dass ihr das Bild auch seht, weil das ist doch ganz lustig gemacht hier. Warnung vor Produktpiraterie. Daran erkennen Sie die iPhone-Kopie aus China. Erstens, der Akku hält länger als einen Tag. Zweitens, das iPhone hängt sich nicht nach jedem Update auf. Drittens, Ihre Daten verschwinden nicht ständig in der iCloud. Viertens, die Autokorrektur nervt nicht bei der Kopie, ja immer. Fünftens, Apple Music funktioniert. Sechstens, das iPhone hat einen Flash-Player. Siebtens, das Multitasking funktioniert problemlos. Achtens, MP3-Songs lassen sich als Klingeltöne verwenden. Das ist ein garantierter Hinweis drauf, dass ihr eine Kopie habt, ja, eine iPhone-Kopie. Neuntens, sie haben immer stabilen Empfang. Und zehntens, sie mussten für die Anschaffung keinen Kredit aufnehmen. Ja, ich komme, ach, ich sage jetzt hier gar nichts mehr dazu. Ja, ich komme gleich zu der App der Woche. Oder eigentlich muss ich sagen, die Apps der Woche oder die Plugins, die Services der Woche, naja, mal sehen. Auf jeden Fall hat mich letzte Woche besonders beeindruckt Ant Plus. Viele wissen es gar nicht, dass ihr Handy möglicherweise eine Ant Plus, also eine Ant Plus, ja, ich sag immer Ant, aber das ist natürlich Ant Plus, ja, Ant Plus, Funktion hat. Das hat jetzt nichts mit Google Plus zu tun oder sowas, ja, sondern das ist einfach ein Funkübertragungsstandard, der zum Beispiel für so Herzfrequenz-Messbänder verwendet wird, ja, oder für Pulsuhren beispielsweise. Und für viele andere Geräte, die untereinander mit kommunizieren in geringer Entfernung, unter anderem auch für die Geocacher, sehr interessant, die Chirps. Wenn ihr also so ein Ant-Plus-kompatibles Gerät habt, dann könnt ihr ganz verrückte Sachen machen. Zum Beispiel nämlich, wie mit eurem Garmin, Chirps empfangen. Ja? Und nicht nur das, Leute, ich weiß nicht, wie das geht, aber mit diesen Programmen, die lesen den Chirp komplett aus. Und also ich bin mir nicht ganz so sicher, was das im Endeffekt bedeutet, weil ich habe natürlich hier keinen Versuch unternommen. Aber man kriegt hier verschiedene Pins angezeigt des Chirps, komplett die Daten. Und man kann auch herausfinden, zum Beispiel, wie oft der Chirp discovered wurde. Das kann man alles auslesen. Interessant, da weiß man erstmal, was in Chirps für Daten alle drinstecken. Ja, unfassbar ist das. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so der Riesenskandal. Ne? Definitiv nicht, würde ich meinen. Ich suche hier gerade krampfhaft diesen Screenshot, den ich da gemacht habe. Ich habe, das kann ich nur um Stunden handeln. Wo ist er hier? Ach man, so, jetzt habe ich ihn. So. Ja, also eine PIN wird angezeigt, ja, die einprogrammierte Position ist da im Moment nicht vorhanden. Der Hintstring, das heißt, was eigentlich übertragen wird beim Chirp, ja, nur das wird eigentlich übertragen, wann das letzte Mal der Chirp besucht wurde in UTC-Zeit, ja, die Nummer der, also die Anzahl der Besuche, die Hardware-Revision, Modellnummer und alles Mögliche, auch sogar der Batteriestatus wird angezeigt und wie lange der Chirp schon im Einsatz ist. Also dieser Chirp war zum Beispiel 76.217 Sekunden, denke ich, war das, im Einsatz, ja, und so weiter und so weiter. Ich finde das äußerst gut, auch programmieren kann man den Chirp, ja, äußerst schön. Man kann also jede Menge Informationen noch rauskitzeln aus den Chirps mit dem, mit so einem Ant Plus kompatiblen Smartphone. Und ihr könnt natürlich auch die Chirps benutzen für die Leute, die eben kein Garmin oder ähnliches haben. Wie gesagt, es geht nicht nur für diese Geocaching-Chirps, sondern eben auch für die Herzfrequenzbänder und. Ihr könnt damit also euer Gerät mit vielen verschiedenen Ends sozusagen verbinden und dann entsprechend lustige Sachen damit anstellen oder auch ernsthafte Sachen damit anstellen. Ihr braucht dazu drei verschiedene Programme. Einmal den Ant Plus Plugin Sampler. Das ist sozusagen die Haupt-App, ja, die ihr aufruft, wo ihr dann verschiedene Möglichkeiten habt, diese Ant Plus Sachen hier zu nutzen. Da gibt es zum Beispiel eben diesen Herzfrequenzmesser, ein Rad-Power-Display, also offenbar gibt es auch Tachos, die mit diesem Ant-Plus-System arbeiten, ja. Fitness-Equipment, vor allem im Fitnessstudio interessant, ja. Blutdruckmessgeräte, Wagen, Environment-Displays, also auch Temperatursensoren von eurer Wetterstation daheim, ja, könnt ihr durchaus dann abfragen mit diesem N-Plus-System. Ja. Ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Dann natürlich eben, wie gesagt, das Geocache-Utility für die Chirps auszulesen, auch Audio-Controller, Video-Controller, die ihr da mit steuern könnt. Und. Also äußerst schön, finde ich. Dazu gehört dann eben der Unplus Plugin Service. Der wird benutzt, damit das Gerät dann eben auch zugreifen kann auf die entsprechenden Funktionen. Und der Endplus Radio Service, das ist ein Task, der ebenfalls für die Kommunikation untereinander zuständig ist. Jede Menge Stoff, aber danach lohnt sich das für einige Leute, würde ich mal sagen, weil diese Endplus kompatiblen Sendergeräte, die sind doch überall vorhanden. Es ist sehr, sehr interessant, was man da eben dann so sehen kann. Ja, und wenn ihr dann den Funksensor von eurem Nachbarn empfängt, dann braucht ihr keinen mehr zu installieren. Sehr gut, ne? Okay. Also Endplus Plugin Sampler, Endplus Plugin Service und Endplus Radio Service. Links natürlich in den Shownotes. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, auf Google Plus. Genau, Google Plus only. Ja, dort könnt ihr eure Kommentare, Kritiken loslassen. Nur her damit, ich freue mich immer. Ja. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com und immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten, sonst werdet ihr irgendwo anders da landen, das wollen wir ja. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!